Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Soundcheck. Heute Nacht geht es in den beiden folgenden Stunden um die sogenannten Bootlegs, LPs und inzwischen CDs, die ohne Genehmigung der großen Firmen und Musiker bei Konzerten mitgeschnitten wurden oder unveröffentlichtes Studiomaterial bieten. Seit Ende der 80er Jahre können solche Platten aufgrund von Gesetzeslücken ganz legal im Postversand oder in Plattenläden direkt angeboten werden, auch wenn der Spielraum in letzter Zeit nach einer Reihe von Musterprozessen wieder kleiner geworden ist. In der zweiten Stunde wird es ausschließlich Liveaufnahmen aus den 90er Jahren geben. Die erste Stunde ist aber für einige Klassiker aus den 60ern reserviert. Begonnen hat die Bootleg-Geschichte vor fast genau 25 Jahren, im Spätsommer 1969, und zwar mit dem Doppelalbum Great White Wonder. Na, ich nehme, Bob Dylan wird es uns nicht allzu übel nehmen, dass er sich am Anfang dieser Nummer ein paar Mal zu schnell auf dem Plattenteller gedreht hat. Sowas kommt halt ab und zu mal vor. Bob Dylan war gerade mal 20 Jahre alt, als er diese Version des Blues-Klassikers Baby Please Don't Go spielte. Sie wurde am 22. Dezember 1961 in einem Hotel in Minnesota aufgenommen und fand schließlich mit anderen Songs, die damals mitgeschnitten wurden, ihren Weg auf das erste Bootleg-Album der Popgeschichte. Great White Wonder hieß es. Genauso unbekannt, nur viel aktueller waren für Dylan-Fans im Spätsommer 69 die Songs, die Dylan 1968 mit The Band eingespielt hatte. Und die waren nun auch auf diesem Bootleg zu hören. Erst 1975 wurden die Basement-Tapes von Dylans Plattenfirma offiziell veröffentlicht. Baby Please Don't Go fehlt aber meines Wissens auf Dylan-Kompilationen der großen Firmen, ist weder auf Biograph noch auf der Bootleg-Series von Columbia zu hören. Aber schließlich gab es wohl schon Anfang der 80er Jahre für italienische Labels Gesetzeslücken, aufgrund derer so solche 61er Aufnahmen von Dylan veröffentlicht werden konnten. Und die Firma Joker, von der meine Platte mit den Minnesota Tapes stammt, tat das sogar zum Billigpreis. 1970 war die Kunde von den inoffiziellen Live-Mitschnitten auch nach Deutschland gedrungen. Der Spiegel etwa empfahl damals seinen Lesern ausdrücklich den Kauf des Live-Bootlegs von Hardin & York, einem damals sehr beliebten Orgel-Schlagzeug-Duo. Erst vor kurzem ist diese Platte von Hardin & York autorisiert durch ein Spezialistenlabel für Reissues offiziell zugänglich geworden. Ich erinnere mich auch an Bemerkungen in der Zeitschrift Underground 1970 über einige Dylan-Alben und einen 69er Live-Mitschnitt meiner damaligen Lieblingsband, The Rolling Stones. Nur wie drankommen. Die normalen Plattenläden, die ich als 12-Jähriger so kannte, konnten erstmal nicht damit aufwarten. Aber eines Abends tauchten doch tatsächlich in einer Radiosendung ein seltsam spannender Mittelteil von Midnight Rambler auf. Von der Studio-LP Let It Bleed konnte diese Version nicht sein, die kannte ich schon auswendig. Das musste also von diesem fabulösen Bootleg stammen, Lifer Than You'll Ever Be. Allein die Atmosphäre des Publikums war toll. Ich fieberte regelrecht danach, diese Platte endlich kaufen zu können. Logisch, dass ich bei jeder Gelegenheit Plattenläden danach absuchte. Und im Sommer 1970 wurde ich während des Urlaubs dann ausgerechnet im österreichischen Graz fündig. Do I get a microphone for this anymore? It doesn't happen. Okay. That's right, but it's... Yeah. cold, hit and run, Reaper in anger, or just a knife sharp, Jiffy Joe, or just a shoot 'em dead, Brain Bear, Jane the. Midnight Rambler von der zweiten Show der Stones im Oakland Coliseum am 9. November 1969. Die erste US-Tournee der Stones mit dem neuen Gitarristen Mick Taylor hatte gerade begonnen. Das Desaster von Altamont war noch einen Monat entfernt. Aber schon um Weihnachten tauchte die Platte mit Ausschnitten aus dem Oakland-Konzert in Läden an der Westküste oder in Chicago auf. Zunächst nur in relativ kleiner Stückzahl. Ähnlich wie bei der ersten Pressung von Dylans Great White Wonder. Die belief sich, schätzte damals das US-Magazin Rolling Stone, auf 8000 Exemplare. Offizielle Live-Platten bekannter Bands waren damals eine Seltenheit und noch nicht zu einem routinierten Pausenfüller am Ende eines Vertrages oder während eines kreativen Tiefs verkommen. Bei all den Fragwürdigkeiten von Bootlegs füllten solche inoffiziellen Mitschnitte eine Informationslücke der Fans. Solche, noch dazu unretuschierten Live-Aufnahmen wurden von den großen Vertragsfirmen der Bands halt nicht angeboten. Tatsächlich brachte die damalige Plattenfirma der Stones im Frühherbst 70 eine offizielle Live-Platte mit Mitschnitten aus New York vom Ende der 69er-Tour heraus, auf den Plan gerufen wegen des großen Faninteresse an diesem Bootleg. Live Than You'll Ever Be entwickelte sich trotz der offiziellen Live-Platte der Stones zum mit am häufigsten kopierten und unter anderem Namen wiederveröffentlichten Bootleg überhaupt. Die Bootlegger kupferten nämlich auch kräftig untereinander ab. 1990 erschien dann bei einem Luxemburger Label ganz legal Live Than You'll Ever Be, sogar noch mit zusätzlichen Songs des Oakland-Konzertes. Mick Taylor spielte vor seinem Job bei den Stones in verschiedenen Besetzungen von John Mayles Bluesbreakers. Für das folgende Stück nahmen sich Mayle und Kollegen ausgiebig Zeit zur Improvisation, etwas, was seit langem bei Rockkonzerten kaum mehr zu erleben ist. Eine kleine Zeitreise von 25 Jahren also, zu einem Konzertsaal in Bremen. Right, the next one is a very old number. It's from way back. It's called Parchment Farm. Thank you. Gitarrist Mick Taylor bei John Mayles Blues Breakern. Parchment Farm ist diese Nummer, vermutlich in der ersten Hälfte des Jahres 1969 in Bremen aufgenommen. Leider liefert die italienische CD keinerlei Angaben über die Besetzung der damaligen Blues Breakers. Wer der fantastische Schlagzeuger bei dieser Nummer war, kann ich also gar nicht sagen. May I have a recording contract? Kriege ich bitte einen Plattenvertrag? Heißt diese CD. Eine bissige Anspielung auf Mick Taylors nach Ausscheiden bei den Stones recht glücklose Karriere. Circa Mitte der 80er Jahre erschien dieser inoffizielle Sampler von diversen Taylor-Aktivitäten. 1992 wurde er in Italien legaler als CD neu aufgelegt. Schon viel früher konnten sich Who-Fans ein akustisches Bild davon machen, wie die Band vor Woodstock und dem offiziellen Live at Leeds-Album auf der Bühne klang, wenn ihnen auf Flohmärkten und so weiter ein Exemplar von Fillmore East in die Hände fiel. Perfekt war die Musik bei diesem New Yorker Gig im April 1968 nicht. Dafür platzte sie fast vor lauter Energie, Aggression, Spielfreude oder Wut. The Who live Pilmer East im April 68. Ein ehemaliges Bootleg, das Ende der 80er gleich von mehreren Kleinstfirmen durch die Gesetzeslücke auf den Markt geworfen wurde. Keith Moons unorthodoxes Schlagzeugspiel ist eigentlich auf keiner offiziellen Who-Platte so schön in all seinem Wahn dokumentiert wie bei dieser Aufnahme. Auch die spannendste Live-Version von The End von den Doors findet sich meiner Meinung nach nicht auf einer autorisierten Live-Platte der Band. Bei der folgenden Version aus dem Jahr 68 hört man nämlich mitunter die sprichwörtliche Stecknadel fallen. Bis zu den Nachrichten, jetzt also ausgiebig Zeit, sich auf die besondere Atmosphäre bei diesem Konzert der Doors einzulassen. None of that orange, or whatever that is. Can we have, wait a minute, let's try this. A little reverse psychology. Can we have lots of red, just all kinds of red light, okay? Hey, maybe if you all would help us, we could get those lights out. Turn out the lights! Turn out the lights! Turn out the lights! Turn out the lights! Hey, wait. That's good. Let's do it in the dark, all right? What will be, so live and listen free. desperate land. Face from the ancient gallery and he walked on down the hallway. To his brother, and then he walked on down the hallway, baby. He they came to a door. And he looked inside. Father? Yes, son. I want to kill you. Mother?